in meinen Schoß. Und wenn du willst, dann werd mich los. Nimm dir alles, was du brauchst. Es geht dir besser, wenn du auftauchst. Keine Scham und keine Scheu. Es gibt nichts, was ich bereue. Ich bin die Sorte ohne bitteren Nachgeschmack. Ich bin die Katze aus dem Sack. Never say I told you so. So what am I right about?